NDR Kultur, Radiokunst, Martina Kothe hier. Lieber Sascha Wundes, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Feature derzeit im NDR in Hannover nicht produziert werden kann. Der Grund ist der Lockdown durch Corona. Ja, ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie bleiben gesund und wir sehen uns dann wieder zur Produktion. Wann das sein wird, kann ich leider noch nicht sagen, aber ich melde mich wieder. Tschüss und alles Gute. Eine Aktion von Umweltaktivisten sorgte für die Absage des Konzerts der finnischen Deathgrind-Band Refusal in der Attendorner Tropfsteinhöhle. Fans und Künstler sind empört. Ach nee. Sie haben eine gespeicherte Nachricht. Empfangen heute, 21.04. um 20.08 Uhr. Homie, sorry. Muss unsere Verabredung für heute absagen. Stress, frag nicht. Lass uns nächste Woche sehen. Schon gehört? Das Refusal-Konzert fällt aus. Wolltest du nicht hin? Okay. Es liegt eine neue Nachricht für Sie vor. Drücken Sie 1, um die Nachricht... Hallo, Lindenbecker hier, Fliesenleger. Danke für Ihre Anfrage. Leider sind wir total ausgelastet und können Ihr Bad nicht fließen. Versuchen Sie es doch in 3 Monaten nochmal. Tschüss. Was denn noch alles? An manchen Tagen kommt es richtig hart. Und man hat das Gefühl, dass der Alltag nur aus Absagen besteht. Und wenn man mal ganz genau hinhört, lauern sie tatsächlich überall. Absagen umgeben uns, sie umzingeln uns regelrecht. Und sie kommen in verschiedenen Gestalten daher. Absage, Abfuhr, Ablehnung, Abweisung, abschlägiger Bescheid. Das ist der Dortmunder Sprechchor. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass... Ein Leben mit Absagen. Feature von Sascha Wundes. An alle Auslandsvertretungen. Betrifft... Familiennachzug zum unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. In Einzelfällen kann auch ein Geschwisternachzug gemäß § 36 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz in Betracht kommen. Erforderlich hierfür ist das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte, die aber stets familienbezogen sein muss. Auch die sich aus dem Leben in einem Kriegsgebiet ergebende Härte stellt regelmäßig keine außergewöhnliche Härte im Sinne von § 36 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz da sie nicht familienbezogen ist. Das war für mich alles Schock, ich habe das nicht verstanden. Dann habe ich ihn gefragt, wie, was meinen Sie? Also, obwohl es ganz klar war, aber ich habe nochmal gefragt. Dann hat er wieder gesagt, Schwester wurde abgelehnt. Hallo, Kusai. Hallo. Hi, Kusai. Hi. Sascha. Absage. Die erste. Kwasai und Ulrike. Kwasai ist 25 Jahre alt und 2015 mit seinen 4 Brüdern über die Balkanroute aus Syrien nach Deutschland gekommen. Seine Mutter und die damals 9 Jahre alte Schwester sind aus Angst vor der Flucht in Syrien geblieben. Ulrike, die als Flüchtlingsberaterin arbeitet und Kwasai 3 Jahre lang begleitet hat, spricht mit ihm über den Antrag auf Familiennachzug. Da hat er noch mal gesagt, Schwester wurde abgelehnt. Die erste Absage war hart für mich. Ich erinnere mich daran, ich war in der Ausländerbehörde mit einem Bruder von mir. Aber die haben nichts von meiner Schwester gesprochen. Dann habe ich gefragt, okay, es gibt aber ein 11-jähriges Mädchen noch. Na, da steht nichts davon. Doch, sie hat auch den Antrag gestellt. Dann hat der Mitarbeiter, ja, das ist abgelehnt, weil... Familiennachzug heißt für die Eltern und die Schwester gehören nicht dazu. Dazu muss man ja sagen, ihr seid 4 Brüder. Genau, und eine kleine Schwester. Und eine kleine Schwester. Und die kleine Schwester ist die Prinzessin sozusagen in der Familie. Der Abstand zum jüngsten Bruder beträgt wie viele Jahre? 7 Jahre. 7 Jahre. Das ist schon was Besonderes, dann so eine kleine Schwester zu haben. Genau, es ist besonders in unserer Situation. Wir haben unseren Vater verloren. Also sie war 3 Jahre, als unser Vater gestorben ist. Deswegen war unsere einzige Möglichkeit, dass wir uns auf uns um die anderen kümmern. Gemeinsam. Wir haben uns gedacht, wir könnten sie nachholen mit einem besseren Weg, wo es... nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, genau. Mhm. Für meine Mutter und für meine Schwester. Wir wollen sie legal nach Deutschland bringen und nicht durch diesen Weg. Also ihr habt ja die Reise übers Mittelmeer angetreten. Und es war auch dramatisch. Mit einem Schlauchboot durch den Balkan weg nach Deutschland. Aber auch der Weg war nicht der schlimmste Teil der Geschichte. Der Weg war auch im Vergleich zu den Ereignissen, die wir in Syrien gesehen haben, war nichts. Dann hat die Geschichte angefangen. Wir hatten das Gefühl, als ob wir jetzt geboren sind. Neugeboren sind. Wir jetzt fangen mit unserem Leben an, mit dem richtigen Leben, wo es Frieden herrscht, wo wir mit unserer Zukunft anfangen könnten. Ihr habt dann im Bundesamt die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen bekommen, alle vier. Genau, zu viel. Und konntet dann hier neu starten. Einige studieren von euch? Genau, der Jüngste geht zur Schule. Und wir drei noch drei Sprachkurse gemacht und studieren. Alle drei. Und als feststand, dass ihr die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen bekommen habt, haben wir dann gemeinsam den Versuch gestartet, beziehungsweise ihr erstmal selbstständig, den Familiennachzug oder den Elternnachzug zu arrangieren. Genau. Also es ging dann ja um die Mutter und die kleine Schwester. Die war damals 11. Die sollte damals, glaube ich, 10 Jahre alt sein. Sie ist gerade 12 und die Geschichte ist vor 3 Jahren 9 Jahre alt. Sie war 9 Jahre alt, als wir den Bescheid bekommen haben, dass sie abgelehnt wurde. Das war der Schock. Quasais Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Fortsetzung folgt. Guten Tag. Darf ich Sie kurz stören? Nein. Nein? Das passt zum Thema. Ich mache nämlich eine Sendung über Absagen. Und wo wir schon beim Thema sind, fällt Ihnen was zum Thema Absage ein? Nein. Vielleicht eine Absage auf eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz. Asylantrag. Künstliche Hüfte vielleicht. Ja, zum Beispiel. Haben Sie auch schon mal was von Kunstförderung gehört? Nee, was soll das sein? Viele Künstler finanzieren sich durch Bewerbungen auf Stipendien, Förderungen und Wettbewerbe. Künstler? Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist aber so. Das war's schon. Vielen Dank. Was für ein freundlicher junger Mann. Freundlich. Aber das sind jetzt alles Künstler? Oder Kuratoren, die sozusagen ihre, das sind die Konzepte für diesen bulgarischen Pavillon, die nie realisiert wurden. Absage, die zweite, Christina. Christina arbeitet für Urbane Künste Ruhr als Assistentin der künstlerischen Leitung. Auf dem Bochumer Hauptfriedhof erklärt sie eine Soundinstallation, die der bulgarische Künstler Ivan Mudov in der dortigen Trauerhalle laufen lässt. In The Pavilion ertönt aus 23 Lautsprechern ein Chor der Absagen. Konzepte, die nie realisiert wurden. Also es ist ein Projekt von Ivan Mudov, das ist ein bulgarischer Künstler. Und in Bulgarien ist es so, dass zeitgenössische Kunst, moderne auch, aber zeitgenössische insbesondere, total vernachlässigt wird von der Regierung. Also es gibt kaum Kunstförderung, es gibt kein Museum speziell für zeitgenössische Kunst in ganz Bulgarien, was staatlich gefördert wird. Die Szene ist relativ klein und oft frustriert, weil es eben einfach wenig Möglichkeiten gibt, so seine Projekte umzusetzen. Und es gibt auch sehr selten einen bulgarischen Pavillon auf der Biennale in Venedig, was ja immer so die nationale Repräsentation ist für ein Land in der Kunstwelt. Dieses Jahr gibt es tatsächlich einen, es ist aber eher eine Ausnahme. Und noch bevor feststand, ob es jetzt einen gibt oder nicht, hat Ivan Mudov sich überlegt, er möchte hier dann auf jeden Fall den bulgarischen Pavillon einrichten in Bochum. Deswegen heißt die Arbeit auch The Pavilion. Und im Laufe der Vorbereitung hat sich dann ergeben, dass es jetzt doch auch ein Pavillon in Venedig geben wird. Und dann hat er gesagt, gut, dann möchte ich mit den ganzen Verlierern arbeiten sozusagen und die hier ausstellen und denen nochmal einen Raum geben. Und dann hat er die ganzen Konzepte gesammelt. Das war so ein Open Call für den Pavillon in Venedig und hat die dann eben hier einsprechen lassen, teilweise von den Kuratorinnen, Kuratoren selber, teilweise von Sprechern und daraus diese Audioinstallation gemacht. Diese Konzepte, davon gibt es ja Tausende und das ist ja jetzt nicht nur ein bulgarisches Problem oder so. Gerade in der Kunstwelt, das ist ja unglaublicher Wettbewerb die ganze Zeit. Also es geht ja immer wieder darum, dass du dich um irgendwas bewerben musst, dass du Anträge schreibst, Förderanträge, dass du dich für irgendwelche Stipendien bewirbst, dass du dich bei Open Calls bewirbst, dass du dich vielleicht nicht bei einer offiziellen Ausschreibung, aber doch irgendwie bei Kuratoren oder Museumsausstellungsmacherinnen in irgendeiner Form da vorstellig wirst oder dich irgendwie bewirbst. Und es gibt ja viel mehr Absagen dort eigentlich als Zusagen und viel mehr Künstler, Künstlerinnen, die Ideen haben oder Projekte machen, aber dann doch irgendwie nicht gezeigt werden. Ivan Mudov gibt dem Scheitern eine Stimme sozusagen. Ja, genau. Und gleichzeitig wird es dann auch wieder unverständlich, wenn dann alle so durcheinander brabbeln, ne, wenn die Lautsprecher alle gleichzeitig laufen, wo einem eigentlich klar wird, es gibt so eine Masse von diesen Absagen oder von diesen eigentlich auch so Ideen, die irgendwie im Raum stehen, aber nie in die Umsetzung gegangen sind. In a surreal environment. Ich habe zum Beispiel für meinen Job jetzt bei Urbane Kunst Ruhr auch erst eine Absage bekommen. Und dann wurde ich nochmal aus der Schublade geholt, als dann irgendwie die erste Bewerberin oder so abgesagt hat. Ich weiß nicht genau. Vielen Dank, dass Sie sich der Auswahlkommission vorgestellt haben. Die Auswahlkommission hat ihre Entscheidung über die endgültige Auswahl von Bewerberinnen getroffen. Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie bei der endgültigen Auswahl von Bewerberinnen nicht berücksichtigt wurden. Es tut mir leid, keine positive Nachricht überbringen zu können. Mit freundlichen Grüßen, die Auswahlkommission. Erschöpfung erfahre ich eigentlich in Momenten, wo ich nicht mehr weiter weiß oder wo ich keine Idee mehr habe oder wo ich so viele Absagen bekommen habe, dass ich eben nicht arbeiten kann. Weil ich kann nur arbeiten, wenn ich auch gefördert werde. Man muss ja auch irgendwo stattfinden. Absage. Immer noch die zweite. Vera. Vera ist bildende Künstlerin. Für ihre Arbeit ist sie, wie viele Künstler, auf finanzielle Förderung durch Stiftungen und mittels Stipendien angewiesen. Sie lebt auf St. Pauli. In einem Café erzählt sie von ihren Bewerbungen auf Artist-in-Residence-Stipendien. Nee, leider nicht. Das hat nicht geklappt. Dieses ewige Kunst machen, produzieren, aber auch innovativ sein, das ist ja auch eine ganz schöne Bürde. Oder kann zur Bürde werden, wenn man einfach sich erschöpft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch aufgrund von Misserfolgen. Also das kenne ich auch in meinem Umfeld. Das ist noch eine andere Kollegin, kriegt einfach so viele Absagen, dass sie natürlich ihr Schaffen in Frage stellt oder ihr Sein oder sich natürlich fragt, okay, wie kann ich das vereinen? Will ich mein Leben lang in einem anderen Bereich arbeiten? Kann ich das? Es gibt ja ganz verschiedene Formen. Also es gibt Preise und es gibt Stipendien und es gibt zum Beispiel Artist-in-Residence-Stipendien. Und es kann auch sein, dass man für Dinge sich gar nicht bewerben kann, sondern vorgeschlagen wird. Also dass man zum Beispiel sonntagsabends um 8:30 einen Anruf bekommt von irgendeinem Kurator, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, der dann sagt, ah ja, ich habe dich übrigens da und da vorgeschlagen und bräuchte jetzt innerhalb von einer Woche ein Konzept, was du jetzt zum Beispiel 3 Monate in L.A. machen möchtest. Und das finde ich eigentlich am allerschwierigsten, diese Artist-in-Residence-Stipendien, die eben an einen Ort gekoppelt sind. Ich wurde einmal vorgeschlagen für Kinshasa im Kongo und ich war noch nie in Afrika für so ein Goethe-Residenz-Stipendium. Und ja, wenn man vorgeschlagen ist, hat man zwar einerseits das Gefühl, man ist dem schon ganz nah, weil man ist unter den auserwählten 10, aber die sind halt alle auserwählt. Also nicht nur man selber. Aber das ist das Trickige, weil ich hätte mir das ja nicht selber ausgesucht, habe ich ja gesagt, dass mich das dann eigentlich auch nicht so richtig anmacht. Aber in dem Moment, wo man sich dann so intensiv damit beschäftigt und irgendwie 2 Wochen lang Postkolonialismus frisst, dann sieht man sich natürlich da und dann liest man die Warnung des Auswärtigen Amtes und konfrontiert sich damit, wie sage ich das jetzt meinen Eltern, die ja schon nicht wollten, dass ich nach Kolumbien gehe oder so. Nee, leider nicht. Das hat nicht geklappt. Und in Los Angeles? Nee, auch nicht. Hat auch nicht geklappt. Also ich sag ja, für mich ist das Schwerste, dieses Abstrahieren. Man merkt ja so eine Form von Echo, wenn man eine Ausstellung gemacht hat, dass entweder währenddessen die Ausstellung noch läuft oder danach sich die Menschen entweder bei einem melden oder nicht. Und sagen, ja, Frau Drehbusch, wir hätten da gerne mal einen Gesprächstermin oder so. Oder wir wollen es gerne kaufen. Und wie hoch sind denn Ihre Preisvorstellungen oder so? Und wenn nichts passiert, dann denkt man ja irgendwie, vielleicht auch die Arbeit ist schlecht oder irgendwas anderes denkt man. Und wenn man dann plötzlich out of the blue einfach so eine E-Mail bekommt, die so ganz konkretes Interesse nicht nur signalisiert, sondern eigentlich dingfest machen will, dann ist man erstmal platt. Absage! Absage! Das Offensichtliche. Eine Absage bedeutet, dass man etwas nicht bekommt, was man haben will. Das kann ein Artist-in-Residence-Stipendium sein oder ein besonderes Paar Turnschuhe. Es gibt aber auch Absagen, die ernste Konsequenzen haben und das Leben erschüttern können. Zu dieser Kategorie zählen Absagen auf Bewerbungen zu Ausbildungsplätzen, auf Anträge zum Familiennachzug oder zum Pflegegrad. Haben einen Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung gestellt. Ihrem Antrag können wir leider nicht entsprechen. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem zuständigen Sozialamt prüfen zu lassen, ob Ihnen wegen erhöhter Aufwendungen Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII gewährt werden können. Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Widerspruch einlegen. Eine Begründung Ihres Widerspruchs ist nicht notwendig, aber empfehlenswert. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team Leistungsbearbeitung. Das ist ja irgendwie altbekannt, dass Kassen erstmal Sachen ablehnen, gar nicht unbedingt, weil es richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, um erstmal abzulehnen, damit man nicht so viel Unkosten hat. Absage, die dritte, Lisa. Lisa lebt mit ihrem Mann und drei Söhnen in Dortmund. Onno, der jüngste Sohn, hat das Down-Syndrom. Lisa erzählt vom ersten Antrag auf Eingruppierung in einen Pflegegrad für Onno. Waschen Oberkörper, waschen Unterkörper, waschen Hände und Gesicht. Und zu Schluss, Onno. Das ist kein Spaß mehr, ne? Die Unterschiede am Anfang sind vor allen Dingen natürlich die ganzen Arztbesuche und Therapien, die ja doch deutlich mehr sind. Und vor allen Dingen aber auch deine mentale Situation, weil du dich ja irgendwie nonstop mit solchen Sachen auch beschäftigen musst. Also gar nicht nur mit dem, wie wird das denn irgendwann mal für ihn alles? Also du hast plötzlich total viele Aufgaben im Kopf, weil diese ganzen Sachen wie Arzttermine, Physiotermine, Logotermine und so, das muss ja auch alles delegiert und geplant werden. Und der größte Aufwand ist eigentlich, dass du praktisch den Leuten, warum dein Kind oder du mehr Zeit für die Pflege deines Kindes brauchst, als für ein anderes Kind in dem Alter du normalerweise brauchen würdest. Das heißt also, dass du jede Mahlzeit stoppen musst mit einer Stoppuhr. Wie lange dauert das wirklich? Von dem Moment an, dass man das Essen auf dem Teller macht, bis zu dem Zeitpunkt, dass wirklich alles fertig ist. Also es gibt für alles so Tabellen, was halt ja, gleichaltrige Kinder normalerweise können. Und dann kannst du halt sehen, inwieweit dein Kind in bestimmten Bereichen da rausfällt. Und das ist natürlich gerade in so einem Haushalt mit einem kleinen Kind und noch zwei anderen Kindern eine unglaubliche Belastung. Wirklich alles, was zum Wickeln und so gehört. Und dann gab es aber auch so Unterteilungen, dass du zum Beispiel, der Weg zum Wickeltisch wird als Gehen. Also du musst immer aufschreiben, wie viele Minuten am Tag gehst du, um Handlungen an deinem Kind zu verrichten. Wie viele Minuten stehst du, wie viele Minuten ziehst du an, ziehst du aus. Genau, also hier hast du halt die Sachen, die du eintragen kannst. Ganzkörperwäsche, waschen Oberkörper, waschen Unterkörper, waschen Hände und Gesicht. Und dann musst du da echt eintragen, wie viel für Duschen, Baden, Zahnpflege, Kämmen, Rasieren. Ist denn jetzt? Das ist halt immer sehr auf alte Leute zugeschnitten. Ne? Wasser lassen, Stuhlgang, Richten der Bekleidung. Das heißt, wenn Sachen hochgerutscht sind, ein Pulli oder so, musst du immer praktisch stoppen, wenn du den runter... runterrutscht, hat das jetzt irgendwie... Das dauert ja dann keine Minute, was schreibe ich dann dahin? 25 Sekunden. Waschen Oberkörper, waschen Unterkörper, waschen Hände und waschen Oberkörper, waschen Unterkörper, waschen Hände. Es geht auch darum, dass du, sobald du eine Pflegestufe hast, hast du auch Anspruch auf Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Das heißt, dann kann jemand zu dir kommen, der dein Kind betreut oder dich unterstützt oder halt dir im Haushalt hilft. Weil man einfach natürlich durch die ganzen Therapien und Arzttermine, die ja gerade am Anfang gehäuft sind, oftmals zu ganz vielen Sachen nicht kommt. Also die können dann sowas übernehmen, wie zum Beispiel ihn zur Therapie zu begleiten oder auf ihn aufzupassen, wenn ich mal zum Friseur will oder egal was, aber alles Mögliche. Dann kommt ein Arzt vom medizinischen Dienst zu dir nach Hause, beurteilt dein Kind, wird halt eingeschätzt, okay, in den und den Bereichen verhält er sich wie ein gleichaltriges Kind oder wie ein normales Kind, in den und den Bereichen hat er halt noch Probleme oder sonst was. Und wenn du, sobald du sonst Pflegegrad zugesprochen bekommen hast, kriegst du halt finanzielle Unterstützung. Erstmal, also das war bei uns so, dadurch, dass ich ja kein... Ach, Ollo, lässt das mal mit dir sein. Ich bin ja dann auch erst später erst wieder arbeiten gegangen und da hatten wir natürlich auch einfach finanzielle Engpässe durch, ne? Weil ich natürlich nicht so schnell einen Kindergartenplatz für ihn gefunden habe. Und das war schon ja, wichtig für uns. Also ich hatte so mit einer 50-50 Chance gerechnet, weil wenn die unter einem Jahr alt sind, sowieso viel Aufmerksamkeit und Pflege brauchen. Das ist ja normal, dass man irgendwie ein Baby füttert noch oder beim Anziehen hilft und so weiter. Ja, da stand dann drin, sehr geehrte Frau Aschstirn. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass... Ja, ich glaube, es war auch mehr wirklich dann die Enttäuschung, weil der Aufwand so groß war und weil ich eh in einer ganz angestrengten Phase war, ne? Also wenig Schlaf, 1000 Termine und dann machst du das noch und machst dann noch so eine extra Anstrengung und im Nachhinein, also die anderen Eltern würde ich jetzt auch raten, ja, wartet mal irgendwie die ersten 1,5 Jahre ab und macht es dann vielleicht, wenn wirklich auch ihr euch selber so ein bisschen, ja, mit irgendwie in die Situation eingegruft habt, wenn alles mit den Therapien steht und so weiter. Und das war halt noch so eine aufregende Zeit am Anfang. Also ich habe mich einfach überfordert, glaube ich, mit dieser Antragstellung. Dann habe ich das alles erstmal ruhen lassen und habe dann beim nächsten Antrag tatsächlich auch alles gar nicht mehr so ganz genau minutiös gemacht. Also, dass ich nicht so einen Dauerstress hatte. ICE 545 von Dortmund nach Hannover über Hamm, Bielefeld fällt heute leider aus. Grund dafür sind Vegetationsarbeiten. Na klar! Sie haben mehrmals die falsche Geheimzahl eingegeben. Ihre Karte wurde gesperrt. Bitte rufen Sie die angezeigte Servicenummer an, um die Karte entsperren zu lassen. Oh Mann! Herzlich willkommen bei der Service-Hotline der Bank. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass alle unsere Service-Mitarbeiter im Gespräch sind. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Please hold the... Tja, von wegen. Ihr Antrag für das Projekt, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass... Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass... Ihr oben genannter Antrag nicht zur Förderung ausgewählt wurde. Wir bedauern, Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Referentin Hörspiel. Straßenumfrage, die zweite. Guten Tag, darf ich Sie kurz stören? Ja, sicher. Ach echt? Wie nett. Ich mache eine Radiosendung über Absagen. Fällt Ihnen dazu was ein? Klar. Erst gestern haben wir einen total netten jungen Mann kennengelernt. Aus Afghanistan. 22 Jahre alt. Reza hieß der. Der hat einen Ausbildungsplatz gesucht als Industriemechaniker. Oder Elektroniker. Der hat über 200 Bewerbungen geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. 200 Mal Hoffnung. 200 Mal enttäuschte Hoffnung als 22-Jähriger. Aus Afghanistan. Und so nett. Und da war noch so ein Mädchen. Samira hieß die. Die war auch so nett. Sie sind aber auch sehr nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Leider steht mir nur eine begrenzte Zahl von Studienplätzen zur Verfügung, bei deren Vergabe ich mich an der unterschiedlich ausgeprägten Eignung der Bewerberinnen und Bewerber orientieren muss. Zu meinem Bedauern kann ich Ihnen nach dem Ergebnis des Vorstellungsgesprächs keinen dieser Studienplätze anbieten. Ihre Bewerbungsunterlagen sende ich Ihnen hiermit zurück. Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen alles Gute. Mit freundlichen Grüßen. Ihr Sachbearbeiter. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die ausgeschriebene Position in der Zwischenzeit besetzt worden ist. Wenn wir Ihnen heute mitteilen, dass wir Ihnen keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können, so sehen Sie hierin keine Bewertung Ihrer persönlichen Qualifikation? Gerne können Sie sich bei entsprechender Vakanz wieder bei uns bewerben. Mit freundlichen Grüßen, der Geschäftsführer. Am Anfang war ich richtig motiviert, aber bei ein, zwei Absagen habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt, aber danach war ich enttäuscht. Ich wollte fast aufgeben, wollte nicht mehr bewerben und dachte, okay, ist vorbei. Weil ich habe ein Jahr lang gesucht und dann habe ich nicht gefunden. Absage, die vierte, Samira und Reza. Samira ist 18, Reza ist 22 Jahre alt. Beide haben auf ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz mehr als 200 Bewerbungen geschrieben. Sina und ihre Kollegen bei UBV unterstützen Jugendliche wie Samira und Reza beim Bewerbungsprozess. Man kriegt nur Absagen. Weiß nicht wieso, weshalb, was mache ich falsch und was kann ich ändern? Aber in dem Bereich, wo ich gesucht habe, da gibt es eigentlich genug Platz. Aber ich habe trotzdem nicht gefunden. Oder die haben mich nicht aufgenommen, weiß ich nicht. Wieso? Bist du in Deutschland geboren? Nein, ich bin seit 2015 in Deutschland. Du sprichst ja unglaublich gut Deutsch, ne? Ich glaube nicht, aber da. Geht. Voll gut. Er sagt immer nein, aber er spricht ja, sehr wenn man gut. Bedenkt, dass du nur 4 Jahre hier bist. Das nee, ist schon ich bin 5 Jahre gut. Jetzt. Ja, und meine Oma ist schon lange hier und sie kann noch immer kein Deutsch. Okay, ich habe auch versucht. Also ich bin zur Schule gegangen, zur normale deutsche Schule. Ja. Und dann, aber irgendwie ging nicht. Doch. Also mehr ging nicht. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 22. Und wo kommst du her? Afghanistan. Also finde ich erstaunlich, ne? Ja, ich auch. Ich bin aber wirklich sehr gefrustet zwischendurch. Das tat mir auch schon so leid. Aber wir haben alle so Mitleid gehabt mit ihm. Also ja, ich weiß noch, ein, zwei Mal hast du richtig geschimpft hier auch. Ja, das war so. Ich wollte eigentlich nicht mehr bewerben. Ich dachte, okay, ist vorbei die Zeit. Ja? Ich möchte nicht mehr bewerben. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ganz ehrlich, am Anfang sollte man jetzt auch nicht direkt erwarten, dass man eine Zusage kriegt. Das ist ja normal, dass man Absagen kriegt. Aber ja, mit der Zeit sollte sich das ja auch ändern. Wie oft hast du dich beworben? Auf wie viele Stellen? Weißt du das ungefähr? Viele. Also ich hatte auch eine Zeit, wo ich mich für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte beworben habe. Und das war wirklich sehr, sehr viel. Und davor, wo habe ich mich noch beworben? Bei medizinische Fachangestellte? Ja, da hatte ich mich auch beworben. Circa 20, 25, 30 Stück, keine Ahnung. Mit den Rechtsanwälten, da habe ich nicht mehr so einen Überblick. Nee, das waren echt viele. Da haben sich sehr viele, das waren, glaube ich. Ja, so unheimlich viele Gespräche auch. Ja, das waren viele Vorstellungsgespräche, aber das waren so lockere Gespräche. Die waren auch nicht jetzt eine Stunde lang, nur so 20, 25 Minuten, 30 Minuten. Und ja, halt sehr viele. Ich weiß nicht ungefähr, wie viele. Ja, okay. Hey, da hast du einen Kollegen getroffen. Ja, ja. Ich habe bei denen ein Praktikum gemacht. Die haben so ein Restaurant in Dortmund-Horda. Deswegen kenne ich die. In dem Bereich wolltest du nicht arbeiten, nein, ne? Nein, niemals. Mhm. Aber ich musste halt mein Praktikum machen dort einfach. Mhm. Aber eine Ausbildung wollte ich niemals machen im Bereich Gastronomie. Du hast es vorhin erzählt, du hast dich ziemlich oft beworben und hast viele Absagen bekommen. Kannst du das nochmal kurz beschreiben, was das für eine Phase war für dich? Also auf jeden Fall keine gute Phase, weil ich habe immer schlechte Gefühle bekommen, ich war enttäuscht, wo ich die Absage bekommen habe. Die haben auch jetzt nicht so richtig genau beschrieben, wieso die mich jetzt nicht aufnehmen. Das hat mich traurig gemacht. Weil du siehst, die Stelle ist immer noch da und die schreiben, okay, wir haben jetzt voll. Aber du siehst nach 3 Monaten wieder im Internet, dass die wieder suchen jemanden. Was glaubst du, warum du die Stelle nicht gekriegt hast? Also, ich habe so geglaubt, dass ich vielleicht nicht so lange in Deutschland bin. Weil die haben auch meinen Lebenslauf gesehen. Die wissen nicht, wie ich bin. Vielleicht die denken, ich kann nicht so gut Deutsch. Sowas habe ich gedacht. Also diese Frustration, man kann das ja so gut nachvollziehen einfach, wie frustriert man ist. Und man kriegt nur Absagen, weiß nicht wieso, weshalb und was mache ich falsch und was kann ich ändern. Es wird alles nicht beantwortet. Es ist schwer. Ich habe viele Bewerbungen geschickt, aber letztendlich wollte ich gerne beim Zoll oder beim Finanzamt eine Ausbildung machen. Und ich habe mich letztes Jahr dort beworben. Das hat aber leider dort nicht geklappt. Und deshalb wollte ich dieses Jahr nochmal mein Glück versuchen. Beim Finanzamt habe ich leider wieder eine Absage bekommen, aber beim Zoll habe ich jetzt bald einen Einstellungstest. Und ja, was noch? Ich habe gedacht, vielleicht habe ich nur das Problem. Oder wir so allgemein, die jetzt neu kommen. Ja. Bei dir habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist nur der Grund, weil die sehen, okay, Lebenslauf so und so. Das ist bestimmt, er kann kein Deutsch. Auch bei dem Handwerklichen, du musst ja nicht reden. Das ist ja kein Job, wo du tagtäglich reden musst. Das ist ja ein Job, wo du machen musst. Eigentlich, ja. Aber man muss auch verstehen, um zu machen. Ja, schon. Aber das kannst du ja dann in Ruhe zu Hause lernen. Also die, was du in der Schule lernst. Negation, Rejektion, Versagung, Verweigerung, Zurücknahme, Zurückweisung. Ich würde schon gerne die Ausbildung anfangen. Ich habe jetzt ja eine Absage bekommen und das finde ich jetzt schon traurig, aber es ist nicht so schlimm, da ich ja schon mein Studium habe. Also ich bin abgesichert, sage ich mal. Das war ja auch nur ein Versuch. Ich habe ja gerade was. Die Firma ist sehr gut. Mein Chef und Chefin, die sind richtig gut. Die unterstützen mich sehr viel. Ja, jetzt habe ich mich gefreut, weil jetzt habe ich gute Stelle gefunden. Aber ich bin auch immer noch in der Probezeit. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt aufnehmen. Also ich bin immer pünktlich. Ich gebe mein Bestes. Und dann gibt es so eine Art Mikroabsage, der man regelmäßig im Alltag begegnet. Sie ist im schlimmsten Fall unangenehm, meistens aber so unbedeutend, dass man sie vielleicht gar nicht als solche wahrnimmt. Dazu gehört, dass das Konzert abgesagt ist, dass der Zug ausfällt oder dass man das limitierte Sneaker-Modell nicht bekommt. E-Mail Subject sold out. Dear Customer. Your favorite sneaker is out of sale. Try it again. Call, click and visit us for new releases. Thank you for visiting. Best regards. Your sneaker customer loyalty team. Ich glaube, das Höchste, was war, waren irgendwie, keine Ahnung, 200 Paar, 250 Paar. Aber dann verkaufe ich die auch wieder und dann gibt es wieder neue. Und jetzt im Moment sind es nicht so viele. 40 Paar Schuhe vielleicht. Absage, die fünfte, Chris. Chris ist Creative Director für Shows, Videos und Fotos. Er hat eine ausgeprägte Sammelleidenschaft für limitierte Turnschuh-Sondermodelle, die er mit einer Nostalgie an seine Kindheit erklärt. Vor einem Schuhregal in einem Sneakershop erzählt er, warum er nicht immer die Schuhe kriegen kann, die er haben will. Du connectest dann mit deinem Laptop, mit deinem iPad, mit deinem Handy, gleichzeitig auf diesen Store. Du warst gerade auf der Suche nach dem Schuh, den du hast, ne? Ja. Hast du einen gefunden? Ja, ich habe ja den Air Max 97, den habe ich ja an. Und den habe ich in, ja, in drei Farben oder vier. Okay. Ja. Kannst du mir den mal erklären? Den Air Max 97? Ja, das ist halt ein ganz alter Schuh, den gab es schon mal. Tatsächlich 97. Und ich habe mir den damals als Kind immer gewünscht. Aber der war so teuer, dass ich mir den nicht kaufen konnte. Der hat über 300 Mark gekostet. Ich glaube, 350 Mark hat der gekostet. In denselben Farben, wie es den jetzt gibt, eigentlich fast. Der richtige, der ist gar nicht hier. Das war der erste Release, war so ein silberner. Das ist der auch, ne? Ja, das ist derselbe. Der. Und dein Modell gibt es hier aber nicht. Ist das ein besonderes? Nö, also das ist jetzt kein super limitiertes Modell. Ich habe es jetzt einfach wegen der Farbe gekauft, weil ich es gut finde. Den silbernen wollte ich nicht, weil der ist irgendwie, finde ich nicht geil. Und jeder trägt den, weil es halt das Originalmodell ist aus dem Jahr, als er released wurde. Gibt es denn hier in dem Laden irgendwas, was nicht Stangenware ist? Ja, meistens gibt es immer Sonder... Ich glaube, es gibt Modelle, die schnell ausverkauft sind, wie in einer Jordan oder so, der unten der schwarz-orange ist. Ja. Der ist halt immer schnell weg, weil viele den wollen. Und der ist jetzt, glaube ich, nochmal restockt worden. Der war schon ausverkauft und ist nochmal wiedergekommen. Woher weißt du das alles? Das kann man eigentlich alles nachlesen. Es gibt halt Blogs dafür, es gibt Sneaker-Blogs, es gibt Shop-Seiten, die das halt ankündigen. Im Moment ist ja auch so, die Schuh-Releases werden angekündigt wie ein Apple-Produkt. So, am 27.11. um 9 Uhr bei Footlocker oder nur online oder wo auch immer. Und dann siehst du das halt. Und dann siehst du auch, wenn der sold out ist, sofort. Ja, kannst ja auch online dann nachvollziehen. Hast du auch schon mal probiert, online so einen Schuh zu kriegen? Ja, schon ein paar Mal. Also ich habe schon öfter versucht, einen Schuh online zu kaufen. Was bei den Sondermodellen oder bei den sehr limitierten Modellen doch sehr schwierig ist. Also du hast halt quasi eine Online-Anstellreihe, in die du dich einreißt, morgens, Samstagmorgens um 9 und tatsächlich wartest, dass dir der Shop deinen Schuh freigibt, den ich tatsächlich bis jetzt noch nie freigegeben bekommen habe. Und du bist dann halt, und ich habe mich dann dabei erwischt, wie wahnsinnig das ist. Du connectest dann mit deinem Laptop, mit deinem iPad, mit deinem Handy gleichzeitig auf diesen Store und versuchst, diesen Schuh irgendwie zu bekommen. Das klappt einfach nicht. Ne? Weil es dann auch wieder Leute gibt, die dann irgendwelche Bots haben, die dann für die einkaufen und keine Ahnung, viele Schuhe sind auch vorher reserviert. Da kommst du einfach nicht dran. Das ist schwierig. Der Kontrast könnte kaum größer sein, aber so ist das. Absagen decken ein weites Feld ab. Gerade noch steht man im Sneakershop und denkt an limitierte Turnschuh-Sondermodelle und jetzt geht's weiter mit Kasai und seinem Antrag auf Familiennachzug. Absage, die erste, Teil 2. Kasai und Ulrike, Fortsetzung folgt. Quasais Geschichte war ja noch nicht zu Ende. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Wir haben nur eine Mutter. Wie könnte meine Mutter sich trennen und mit meiner Schwester in Syrien bleiben und hier mit uns bleiben, mit unserem kleinen Bruder auch? Das, was unlogisch das ist, das, was fehlt noch in diesem Gesetz. Deine Mutter ist da nicht geflogen. Sie ist dann geblieben. Genau, sie ist da geblieben, weil wo bleibt meine Schwester? Es gibt keine andere Alternative für sie. Hm. Und sie ist sehr abhängig von meiner Mutter, wegen auch der Schwierigkeiten, die sie dort erleben mussten. Also meine Schwester konnte nicht alleine da gelassen. Und wir als Brüder, als wir die Entscheidung getroffen haben, haben uns gedacht, 6 Monate, maximal ein Jahr, dauert es, dann sind wir zusammen wieder. Aber wir sind in Frieden. Hm. Also es lohnt sich, ein Jahr zu warten, aber danach sind wir befreit. Ihr seid dann zu einem Anwalt gegangen und parallel haben wir uns auch öfters getroffen und darüber gesprochen. Zugespitzt hat sich das Ganze dann zum einen damit, dass ihr Klage erhoben habt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Genau. Und das Ergebnis war? Also, ihr habt gewonnen. Endlich haben wir gewonnen. Ilef, die kleine Schwester, die hatte gewonnen und sollte das Visum bekommen. Genau. Ja. Und der Anwalt hat dann gesagt, ja, das ist schön, wir müssen aber gucken, bis das Urteil rechtskräftig wird. Das hat 4 Wochen gedauert. Und erst dann können wir sagen, jetzt geht's voran. Ich kann mich noch gut daran erinnern, du hast hier gesessen und gesagt, ich habe einen Teddy gekauft für Ilef, einen richtig großen. Genau. Und wir waren dann beide ziemlich am Boden zerstört, als kurz vor Ablauf der 4 Wochen das Auswärtige Amt Einspruch eingelegt hat gegen dieses Urteil. Ohne Begründung. Ohne Begründung. Das, was auch sehr komisch wir fanden. Ohne Begründung wurde eine Entscheidung von dem Oberverwaltungsgericht berufen. Hm. Also ein Widerspruch wurde dagegen eingelegt. Und wogegen? Gegen, dass ein damals 11-jähriges Mädchen zu ihrer Familie reist. Damals hatte ich gar nicht mehr so geblickt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ja. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass wir alles verloren haben. Mhm. Dass jetzt alles ist anders. Das Leben ist für mich anders. Also es war für mich die ganze Zeit Druck, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, es fehlt. Ich habe es nie damit gerechnet, dass meine Familie so bleibt. Und dann lief das Visum, das erste Visum, bald ab, deine Mutter. Da hatten wir auch Angst, was wird passieren? Kriegt sie nochmal ein neues oder muss sie jetzt dann fliegen? Dann habt ihr einen Flug gebucht. Das war zum Ende des Jahres, also nach Weihnachten 2018. Genau, 2018 in den Weihnachten. Das war als die letzte Alternative, haben wir uns gedacht, im schlimmsten Fall, also es könnte auch was passieren noch in den letzten zwei Wochen von 2018. Aber im schlimmsten Fall, dann können wir nur unsere Mutter sehen. Also ein paar Tage, dann geht sie zurück. Oder dass wir sie, weil wir sie sonst lange noch nicht sehen können. Wissen wir noch nicht, wie lange. Ja. Aber wie wir das sehen, die Situation in Syrien ist nicht bald zu Ende. Also das Problem ist nicht bald zu Ende in Syrien. Ja. Und für uns insbesondere als junge Männer, da ist gar keine Möglichkeit reinzukommen. Ja. Und dann hast du mich gefragt, was soll ich machen? Genau. Na? Und ja, manchmal ist das so. Man hat dann so ein komisches Gefühl. Ich habe dann gesagt, buch auch einen Platz für Ilaf. Ne? Kannst genau. du dich erinnern? Soll ich das machen, soll ich nicht machen? Da habe ich gesagt, buch lieber einen Platz. Absagen kann man dann hinterher immer noch. Und tatsächlich, ein Platz war noch frei in der Maschine. Ne? Der letzte Platz auch sogar. Ja, ja, genau. Haben wir den Platz gebucht und hoffnungslos gewartet. Also so rational die ganze Sache so betrachtet, gab es keine Hoffnung. In den letzten zwei Wochen, es ist Weihnachten, die meisten der Behörden arbeiten nicht mehr, viele haben Urlaubs in diesen Tagen. Bescheidungen oder Entscheidungen von den Gerichten werden auch in diesen Tagen oft nicht getroffen. Ja. Aber und dann wurde deine Mutter nochmal einbestellt zur Botschaft. Mhm. Und es wurde ihr gesagt, sie sollte den Pass abgeben. So um 2 Uhr nachmittags war das. Genau. Und die Botschaft hat bis 18 Uhr geöffnet. Sie sollte dann wiederkommen und könnte den Pass abholen. Und sie war dann aber aufgeregt und war schon so gegen 4 Uhr wieder da. Und man hat sie dann warten lassen bis kurz vor 18 Uhr und hat ihr den Pass ohne Visum wiedergegeben. Und gesagt, es wäre noch nicht entschieden, oder? Genau. Also es liegt kein Visum für sie vor. Also ja. Obwohl rechtlich für meine Mutter ein Visum zu erteilen ist. Genau. Und da habe ich dann die Protestmail geschrieben an den Bundesaußenminister und in einer E-Mail zusammengefasst, dass ich so eine Umgehensweise nicht verstehen kann. Und parallel dazu hat euer Anwalt auch an die Botschaft geschrieben, dass das Visum für die Tochter und für die Mutter auszustellen ist. Genau. Weil das vom Gericht so entschieden worden wäre. Genau, und wie auf Deutsch gesagt, auf den letzten Drucker. Wurden beide einbestellt? Oder genau, und für meine Schwester wurde entschieden, dass sie ein Visum kriegt. Genau. Das war die Freude meines Lebens. Meine Familie wird doch sich treffen, wir werden wieder einig, können zusammenleben. Unser Leben geht doch weiter. Ein paar Tage später ist meine Familie gekommen, nach den Weihnachten. Wir haben zusammen Weihnachten gebracht. Also an dem letzten Tag des Jahres 2018 sind meine Mutter und meine Schwester gekommen. Wir haben das zusammen diese Tage verbracht. Und, ich glaube, ihr habt euch auch nicht mehr losgelassen. Gar nicht. Wir sind sogar nicht rausgegangen, um zu feiern oder so. Wir sind die ganze Zeit zu Hause geblieben. Ja. Wir haben uns so vermisst, dass wir nichts anders machen wollen, als zusammen zu bleiben. Und immer wieder angucken und genau. schauen, ob das Wirklichkeit ist, oder? Genau. Außerdem, ich bin sehr dankbar für das Rechtssystem, also dass hier in Deutschland einen Rechtsstaat gibt. Mhm. Also, stimmt, dass die Bürokratie uns verhindert hat, aber am Ende von dem Rechtssystem, von Gerichten, wurden wir recht behandelt. Recht bekommen. Genau, haben wir recht bekommen. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Für dich auch und für die Freunde, die uns unterstützen damals und für alle, die uns geholfen haben, stark zu bleiben und weiter zu kämpfen. Mhm. Wir haben es geschafft. Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Genau. Can't always get Das abgesagte Konzert der finnischen Deathgrind-Band Refusal wird in der Balver Höhle nachgeholt. Fans und Künstler sind entzückt. Ja, nice. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Gespeicherte Nachricht. Empfangen heute, 21.04. um 20.57 Uhr. Wie sieht's aus? Schon gehört? Das Refusal-Konzert wird nachgeholt. Balver Höhle, wie geil. Bin dabei. Hol dich ab. Ich freu mir. Schön. Hallo, ihr Fliesenwandschneider. Danke für Ihre Anfrage. Sehr gerne fließen wir Ihr Bad. Wir können sofort anfangen. Melden Sie sich doch wegen Terminabsprache. Hey, das wird ja immer besser. Ihr Antrag für das Projekt, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass... Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie gerne mit einem Stipendium unterstützen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Referentin Hörspiel. Und jetzt? Jetzt kommt die Absage. Sie hörten, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass ein Leben mit Absagen, ein Feature von Sascha Wundes. Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Es sprachen Sonja Beiswenger, Philipp Goos, Günther Harder und Susanne Reuter. Mit Originaltönen von Quassai, Ulrike, Christina, Vera, Lisa, Samira, Resa und Chris. Und dem Dortmunder Sprechchor. Technische Realisation Markus Freund und Corinna Kammerer. Regie Thomas Wolferts. Redaktionelle Mitarbeit Martina Kote. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. It just might find.